Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 72. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute erreichen wir das Ende des dritten Buches, Aufklärung und Revolution. Den nun folgenden Textabschnitt hat Friedell zur Gänze Napoleon gewidmet, dem er mit großer Ambivalenz gegenüberstand. Zu Gast ist diesmal Friedrich Leonhard Sperger. Die Kontinentalsperre. Die abgesonderte Entwicklung Englands ist zum Teil auf die Kontinentalsperre zurückzuführen, die Napoleon im Jahre 1806 dekretierte. Ihre Bestimmungen verboten allen Handel, allen Verkehr, alle Korrespondenz des Kontinents mit England und erklärten im Bereich der französischen Einflusssphäre jeden Engländer für kriegsgefangen und jede englische Ware für gute Prise. In der Tat sank alsbald der britische Ausfuhrhandel auf nahezu die Hälfte, der Kurs der Staatspapiere auf ein Drittel, während die Lebenskosten auf das Doppelte stiegen. Das Festland war aber fast ebenso geschädigt. Allenthalben mussten Fabriken und andere große Betriebe stillgelegt werden und es kam zu zahlreichen Bankerotten. Die Preise für Farbstoffe und Eisenfabrikate, für Baumwolle, Reis und Gewürze, überhaupt für alle Kolonialwaren erreichten eine fantastische Höhe. Man trank Kaffee aus gerösteten Eicheln und rauchte Tabak aus Huflattich. Ein Pfund Zucker kostete sogleich nach dem Berliner Erlass einen Taler, bald darauf zwei Taler, wobei man bedenken muss, dass damals ein einfaches Wohnhäuschen bereits um 400 Taler zu haben war. 1810 stieg der Zucker abermals um 400%. Infolgedessen machte der Franzose Achard den Versuch, Zucker aus Runkelrüben herzustellen, während Kirchhoff dazu das Stärkemehl benutzte. Die Technik war aber noch unvollkommen. Nach der Aufhebung der Festlandsperre wurde der Rübenzucker vorläufig wieder vom Rohrzucker verdrängt. Durch die Kontinentalsperre hat Napoleon sich nicht nur mit England, sondern mit ganz Europa tödlich verfeindet. Mehr als durch Konskription und Kontributionen, Zensur und Polizeiregiment, Länderraub und Dynastensturz. Das Napoleon-Drama. Napoleons Laufbahn hat sich wie ein vollständiges Drama abgewickelt, mit Exposition, Steigerung, Höhepunkt, Peripetie, Moment der letzten Spannung und Katastrophe. Fast genau nach dem Schema in Gustav Freitags Technik des Dramas. Sein glänzender Feldzug in Italien im Jahre 1796 bildet den rauschenden Auftakt und von da an triumphierte in ununterbrochener Folge über alle Feldherren, alle Völker, alle Kriegsmittel, die sich ihm in den Weg stellen, indem er, wie ein preußischer Offizier nach der Schlacht von Jena schrieb, seine Soldaten in übernatürliche Wesen verwandelt. Seine erste Niederlage erleidete er erst 1809 bei Aspern und auch diese vermag er wegen seines geordneten Rückzugs und der ungenügenden Verfolgung durch Erzherzog Karl für einen Sieg auszugeben und zwei Wochen später durch den Erfolg bei Wagram auszugleichen. Nicht geringer sind seine Siege im Inneren. Nach seiner Devise, es handelt sich darum, auf den Roman der Revolution die Geschichte der Revolution folgen zu lassen, bringt er Ordnung und Gedeihen in das französische Chaos. Garantiert der gesamten Bevölkerung Kultusfreiheit, Handelsfreiheit, unparteiische Rechtspflege, bürgerliche Sicherheit, ausgedehnte staatliche Obsorge für Wohlfahrt und Unterricht und den Emigranten unbehelligte Rückkehr. Erneuert den Adel und die Auszeichnungen, protegiert aber immer und überall nur das Talent. Den Höhepunkt seiner Karriere erreicht er im Jahr 1810. Um diese Zeit sind Belgien, Holland, Hannover, Oldenburg, das linksrheinische Deutschland, die Nordseeküste mit den Hansestädten, die illyrischen Provinzen, Oberitalien mit Südtirol und Mittelitalien, mit dem Kirchenstaat französisch, der Rheinbund, bestehend aus Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen, Hessen und dem Königreich Westfalen, die Schweiz, das Herzogtum Warschau, Spanien unter Joseph Bonaparte und Neapel unter Murat, von Frankreich abhängig, Österreich, Preußen und Norwegen, Dänemark mit Frankreich verbündet. 1811 sagt Napoleon zu dem bayerischen General Wrede, Noch 3 Jahre und ich bin Herr des Universums. 3 Jahre später befand er sich aber bereits auf Elba. Denn das Jahr seines Höhepunkts war zugleich das seiner Peripetie, die darin bestand, dass er Josephine, seine Maskotte, verließ und die Mésalliance mit dem Haus Habsburg schloss. Die Mésalliance der Progression mit der Erstarrung, der Realität mit dem Schein, des Genies mit der Konvention. Und nun folgt die fallende Handlung. Was er mit dem russischen Feldzug vorhatte, hat er zu Narbonne ganz deutlich ausgesprochen. Schließlich ist dieser Weg der lange Weg nach Indien. Denken Sie sich Moskau erstürmt, Russland geschlagen, den Zaren ausgesöhnt oder einer Palastverschwörung zum Opfer gefallen und sagen Sie mir, ob eine Armee von Franzosen dann nicht bis zum Ganges vordringen könnte, der nur mit einem französischen Schwert in Berührung zu kommen braucht, damit in Indien das ganze Gerüst merkantiler Größe einstürze. Bei diesem Abenteuer aber hatte zum ersten Mal seine Fantasie den Zusammenhang mit der Wirklichkeit verloren. Schon während des Vormarsches berichtete ein Augenzeuge, es fehlt an allem, selbst an Juden. Von 600.000 Mann kamen 50.000 und von 180.000 Pferden 15.000 zurück. Zu Anfang des Jahres 1918 hat C.H. Merey an seinem an fruchtbaren Gedanken überaus reichen, leider viel zu wenig bekannten Buche Weltmutation prophezeit, dass Deutschland unterliegen müsse, wenn es mit dem Fremdkörper Amerika in Berührung komme, denn dadurch werde der organische Prozess, der darin bestehe, dass die Riesenzelle Deutschland die Zellen der übrigen europäischen Staaten zu überwältigen und sich einzuverleiben suche, zu einem pathologischen. In der Tat hatte Deutschland in dem Augenblick, wo der Fremdkörper Russland aus dem Weltkrieg ausschied, theoretisch gesiegt, aber nur theoretisch. Denn England hatte in tiefer Erkenntnis der Zusammenhänge bereits für den Eintritt eines neuen Fremdkörpers gesorgt. In der Geschichte des Altertums können wir einen verwandten Vorgang in der Blüte und Katastrophe des römischen Weltreichs erblicken. Der Organismus der Antike war das Mittelmeer mit allen seinen Dependancen. Über diesen hat Rom nie hinauszugreifen vermocht und es in weiser Beschränkung auch fast nie versucht. Durch den Eintritt der Germanen aber gelangt es mit einem neuen Weltteil in Berührung, woran es zugrunde geht. Ebenso erging es der spanischen Weltmonarchie mit Amerika. Und ebenso erging es Napoleon, als er durch die russische Expedition mit Asien in Kontakt geriet. Er selber muss hiervon ein dunkles Gefühl gehabt haben, als er 1813 zu Marschall Marmont sagte, »Mein Schachbrett ist in Verwirrung geraten.« Das Moment der letzten Spannung bildeten die 100 Tage. Am 11. März 1815 war in Wien großer Ball beim Fürsten Metternich. Plötzlich verbreitete sich die Nachricht, er ist in Frankreich. Jedermann wusste, wer damit gemeint sei. Der Tanz wurde abgebrochen, die Unterhaltung verstummte, vergeblich spielte das Orchester weiter. Wortlos verließen die Monarchen das Fest, die übrigen Gäste folgten. Die Lichter erloschen, die Stadt lag in angstvollem Dunkeln, es war wieder Weltkrieg. Schon während des Winters hatten die französischen Soldaten Napoleon Père La Violette genannt, weil sie ihn mit den Märzpfeilchen zurückerwarteten. Auf seinem Weg von Cannes nach Paris fiel kein einziger Flintenschuss. Alle gegen ihn gesandten Heere gingen zu ihm über. Einige Menschen starben bei der Nachricht von seiner Landung vor Freude. Aber das Empire war nicht mehr die Riesenzelle von ehedem. Bei Waterloo endete das gewaltigste Schicksalsdrama, das die neuere Geschichte hervorgebracht hat. Napoleon und das Schicksal. Dass irgendein magischer Impuls sein ganzes Dasein bestimmte und lenkte, davon war Napoleon selbst aufs Vollständigste überzeugt. Einmal, als er bei einem Sturz vom Wagen fast den Tod gefunden hätte, sagte er zu Metternich, ich fühlte, wie das Leben mir entwich, aber ich sagte mir, ich will nicht sterben und blieb am Leben. Und ein andermal, als man ihn vor drohenden Attentaten warnte, entgegnete er, was habe ich zu befürchten? Ich kann gar nicht ermordet werden. In seiner ägyptischen Proklamation heißt es, sollte es einen Mann geben, der so blind wäre, nicht einzusehen, dass das Schicksal meine Handlungen lenkt? Der Tag wird kommen, wo die ganze Welt einsehen wird, dass ich von höherer Hand geleitet bin und dass menschliche Bemühungen nichts gegen mich ausrichten können. Seine Zeitgenossen, Freunde und Gegner hatten es sich denn auch längst abgewöhnt, ihn mit menschlichen Maßen zu messen. Sie betrachteten ihn wie ein blendendes, unwiderstehliches Naturereignis, mit dem sie nicht parlamentieren lässt, prachtvoll anzuschauen, aber verheerend in seinen Wirkungen. Eines Tages, sagte Talleyrand zu Napoleon, der gute Geschmack ist Ihr persönlicher Feind. Wenn Sie sich seiner durch Kanonenschüsse entledigen könnten, so wäre er längst beseitigt. Ein wahres Wort, wahrer als jener lackierte Hofintrigant ahnen mochte. Natürlich war Napoleon geschmacklos. Ohne jeden Geschmack und Takt, ohne alle Erziehung und Lebensart sprengte er die ganze rückständige, verfaulte, verkalkte Welt der Feudalitäten und Diplomaten, der Salonschwätzer und Papierstrategen in die Luft. Ein Riese ist kein geschmackvoller Anblick. Ein Erdbeben, ein Lava- und dreckspeiender Vulkan ist keine geschmackvolle Erscheinung. Keine Naturkatastrophe, kein Elementarereignis, keinerlei Überlebensgröße ist geschmackvoll. Geschmackvoll ist der Durchschnitt, die Konvention, die saubere Schablone, das Bekannte. Schon dadurch, dass wir uns in irgendeinem Phänomen nicht auskennen, wirkt es auf uns verwirrend, irritierend, beunruhigend. Es hat die Geschmacklosigkeit, uns auf die Nerven zu gehen. Napoleon und die Strategie. Wir brauchen nur irgendeinen beliebigen Ausschnitt aus Napoleons Tätigkeiten betrachten, zum Beispiel seine Kriegsführung, um sogleich zu sehen, wie dieser bewusste und hartnäckige Bruch mit dem Herkommen bei ihm durch alles hindurchging. Dem Zeitalter, in das er eintrat, galt der größte Feldherr, der Herzog Karl Ferdinand von Braunschweig. Dieser sah in der Strategie nichts als ein möglichst vollkommenes Schachspiel. Er wollte im Grunde gar keinen Krieg, er wollte bloß eine Art Zustand der drohenden Kriegsgefahr. Dies war aber, wie wir schon einmal erwähnt haben, damals die allgemeine Auffassung der Fachkreise. Es komme im Wesentlichen nur auf kunstvolle Manöver, auf Umgehen, Abschneiden, Plänkeln, auf allerlei geistreiche Kombinationen und geschickte Irreführungen an. Es fehlte durchaus nicht an Leuten, die den Braunschweiger für einen bedeutenderen Feldherrn hielten als Friedrich den Großen. Er war aber ein purer Theoretiker, ein respekteinflößender Stratege nur, solange nicht richtig geschossen und marschiert wurde. Es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die ganze 20-jährige Revolutionsplage durch seine Schuld über Europa kam. Denn lediglich ihm ist die Blamage von Valmy zu verdanken. Er sah immer und überall nur Hindernisse, die Gefahren, die negativen Instanzen. Es zeigt sich an seinem Fall zweierlei. Erstens, der theoretische, papierne Charakter des ganzen Zeitalters, der sich sogar auf die furchtbarste aller Wirklichkeiten, den Krieg, erstreckte. Und zweitens, die Wertlosigkeit und Impotenz des sogenannten Fachmannes, wie sie sich immer und immer wieder auf allen erdenklichen Gebieten uns vor die Augen drängt. Alle großen Feldherren, Napoleon an der Spitze, haben erklärt, dass der Krieg etwas sehr Einfaches sei, wie alle großen Künstler dies von der Kunst und alle großen Ärzte dies von der Medizin erklärt haben. Moltke behauptet sogar, die Strategie sei überhaupt gar keine Wissenschaft. Hingegen der Fachmann ist immer kompliziert. Die Revolutionsgenerale verstanden gar nichts von der Kriegsführung. Sie waren so dilettantisch, im Krieg eine Realität zu sehen. Eine Sache des stürmischen Draufgehens, Vorrückens und Siegens. Sie waren so ungebildet, im Krieg einfach Krieg zu führen und zu glauben, dass es dabei auf die Überwältigung des Gegners ankomme und nicht auf eine theoretische Widerlegung seiner Aktionen. Die Kriegführung der Revolutionsarmeen, die bereits unter Carnot, dem Organisateur de la Victoire, eine hohe Stufe erreichte, unterschied sich von den bisherigen durch vielerlei. Durch die Levée en masse, die die ganze männliche Bevölkerung zu Soldaten machte, allerdings nur in der Theorie, denn auch unter Napoleon konnte man sich einen Remplaçant kaufen. Durch die neue Taktik, die statt der starren Linien von geringer Tiefe lange Kolonnen mit Stoßwirkung verwendete und das konzentrierte Massenfeuer durch die zerstreute Fechtart des Tirailleurs ersetzte. Durch die rücksichtslose Expansion bis zum Äußersten und durch die Verwandlung der Magazinverpflegung in das Requisitionssystem. Hierzu fügte Napoleon die Einteilung der Heeresmacht in mehrere selbstständige Armeeeinheiten, Korps und Divisionen, in denen sämtliche Truppengattungen und Kriegsmittel vertreten waren. Die geniale Verwendung der Reserven, in der er Friedrich den Großen noch weit überflügelte, und die Ausnutzung der inneren Linie, die darin bestand, dass er, bei numerischer Überlegenheit des Gegners, mit seiner gesamten Armee innerhalb der getrennten feindlichen Heeresteile operierte, die er nacheinander mit Übermacht angriff und schlug. Man muss in erster Linie durch die Beine seiner Soldaten siegen und erst in zweiter Linie durch die Bajonette. Das ist ebenso leicht einzusehen wie alle Wahrheiten und war ebenso schwer in die menschlichen Köpfe zu bringen wie alle Wahrheiten. Da der Krieg eine Art Duell oder Faustkampf im Großen ist, so gelten für ihn ganz ähnliche Gesetze. Kein Mensch wird daran zweifeln wollen, dass bei einem Handgemenge Raschheit und Kühnheit den Ausschlag geben. Oder vielmehr, wenn er daran zweifelt, so tut er es auf Gefahr seiner gesunden Knochen. Und die übrigen Grundprinzipien der neuen Kriegsführung, Volksbewaffnung, Verproviantierung, unaufhaltsames Vordringen im Feindesland und Kampf in aufgelösten Schwärmen waren ebenso einfach. Es war, wenn auch im ganz anderen Sinne, als Rousseau und die revolutionären Phrasenmacher es gemeint hatten, die Rückkehr zur Natur. Es ist natürlich, dass im Augenblick einer wirklichen oder nur eingebildeten Gefahr jeder Mensch zur Waffe greift und sich zu verteidigen versucht. Es ist natürlich, dass man von dem Boden lebt, auf dem man sich gerade befindet und sich auf ihm so weit ausbreitet, als man nur irgend kann. Und es ist natürlich, auf seinen Gegner loszugehen, wo und wie man ihn trifft. Unnatürlich, schwerfällig und künstlich waren die alten Einrichtungen, das Werbesystem, die Magazinsverpflegung, die zögernde, rein demonstrative Kriegführung, die Lineartaktik. Natur ist aber immer siegreich und deshalb siegte die Revolution über Europa. Und dazu kam noch, als das völlig Neue, das Napoleon in die Welt gebracht hatte, sein unerhörtes Tempo. Er hat, wie dies der Leiter des österreichischen Generalstabswerks über den Krieg von 1866 einmal treffend ausdrückte, mit der Zeit den Boden besiegt. Oder wie er selbst einmal sagte, ich habe die Österreicher durch Märsche zerstört. Sein Leitsatz, den er auch seinen Unterfeldherren immer wieder einzuprägen suchte, war Aktivität, Aktivität, Vitesse. Und dies erstreckte sich nicht nur auf seine Kriegsführung. Allein er teilte ganz Europa eine Beschleunigung mit, durch die es von Grund auf umgewandelt wurde. Er ist der Schöpfer des modernen Lebenstempos. Der Mann der Realitäten. Man braucht Napoleon nur mit irgendeiner anderen Persönlichkeit der Revolution zu vergleichen und sofort springt seine Unvergleichlichkeit in die Augen. Es gab zum Beispiel für Dumouriez einen Augenblick, wo es nur an ihm lag, der Diktator Frankreichs zu werden. Dies war nach der Schlacht von Neerwinden. Er konnte damals mit den Österreichern ein Abkommen treffen, die jakobinischen Mitglieder seiner Armee durch die ihm unbedingt ergebenen Linientruppen entwaffnen und gegen Paris ziehen, wo er von der überwältigenden Majorität einer durch Septembermorde und Pöbelterror erbitterten Bevölkerung als Befreier empfangen worden wäre. Er hatte diesen Plan längst erwogen, alle vorbereitenden Schritte getan, überall sondiert, mit Österreich und Paris Verhandlungen gepflogen, aber die Energie zum letzten entscheidenden Schritt fehlte ihm. Man sieht daran, dass zum praktischen Genie eben dreierlei gehört. Die gegebene Sachlage überblicken, die notwendigen Maßnahmen erkennen und im richtigen Augenblick, der gewöhnlich nur ein einziger zu sein pflegt, nachdrücklich zu handeln. Nur dieses Dritte fehlte Dumouriez zu einer napoleonischen Karriere. Man kann aber ebenso gut sagen, dass ihm damit alles fehlte. Man tut nicht zweimal dasselbe in einem Jahrhundert, hat Napoleon selbst gesagt. Aber eine Elementarkraft von der Fülle und Stärke Napoleons schafft die Natur nicht zweimal in einem Jahrtausend. Und dennoch gibt es etwas in seinem Wirken und seinem Charakter, das uns davon zurückhält, ihm jene unbedingte Verehrung zu schenken, die wir anderen und selbst kleineren Helden so gern entgegenbringen. Woran liegt das? Was verhindert uns, in ihm eines jener großen Modelle zu erblicken, nach denen wir unser eigen Sein und Wollen geformt sehen möchten? In seiner Charakteristik Napoleons, einem der glänzendsten Kunstwerke des französischen Impressionismus, sagte Taine einleitend, Napoleon gehörte einem anderen Zeitalter an. Um ihn zu begreifen, gehen so gewiegte Geschichtskenner wie Stendhal und die Stel bis zu den kleinen italienischen Tyrannen des 14. und 15. Jahrhunderts zurück. Bonaparte stammte von den großen Italienern seiner Zeit ab, den Männern der Tat, den militärischen Abenteuern, den usurpatorischen Gründern von Staaten auf Lebenszeit. Er hat durch unmittelbare Abstammung ihr Blut, ihr inneres Wesen, ihre sittliche und geistige Beschaffenheit geerbt. Zweifellos war Napoleon kein Mensch des 18. Jahrhunderts, aber statt dem 14. und 15. könnte man ihn ebenso gut dem 19. zurechnen oder, wenn man will, dem 20. Vielleicht war er wirklich nur ein kolossaler Condottiere, aber jedenfalls einer mit Vorkenntnissen in Chemie, Geographie und vor allem Psychologie, Ein Mensch, der die in Frankreich unerhörte Fähigkeit besaß, mit Gegebenheiten zu rechnen. Goethe hat gesagt, mit Napoleon sei der größte Verstand auf Erden erschienen. Sieyès sagte über ihn, er weiß alles, er will alles, er kann alles. Und er selbst sagte von sich, mein großes Talent besteht darin, dass ich in allem klar sehe. Auch meine eigentümliche Art von Beredsamkeit beruht darauf, dass ich das Wesentliche einer Frage von allen Seiten betrachte. Die Senkrechte ist kürzer als die Schräge. Und in meinem Kopf sind die verschiedenen Affären fachweise geordnet wie in einem Schrank. Wenn ich eine unterbrechen will, so schließe ich ihr Schubfach und öffne das einer anderen. Sie geraten nie durcheinander, sie verwirren mich nicht und ermüden mich nicht durch ihre Vielfältigkeit. Will ich schlafen, so schließe ich alle Schubfächer und bin sofort eingeschlummert. In ganz ähnlichem Sinne vergleicht er ein andermal seinen Kopf mit einem Taubenschlag. Um über irgendetwas zu verfügen, öffne ich das betreffende Flugloch, indem ich gleichzeitig alle übrigen schließe. Wenn ich schlafen will, schließe ich sie alle. Infolge dieser Fähigkeit genügt ihm 3 bis ausnahmsweise 6 Stunden Schlaf, sonst arbeitete er ununterbrochen, auch beim Essen, auch im Theater, wie er selbst sagte, und wahrscheinlich arbeitete er auch im Schlaf. Hieraus, aus dieser seiner essentiellen Verschiedenheit von allen Franzosen, erklärt sich sein sofortiger und ungeheurer Erfolg. Er selber war sich über diesen Zusammenhang vollkommen im Klaren. Die Franzosen, sagte er einmal zu Metternich, sind Leute von Geist. Der Geist läuft in den Straßen umher, aber dahinter steckt gar kein Charakter, kein Prinzip und kein Wille. Sie laufen allem nach, sind zu lenken durch Eitelkeit und müssen wie Kinder immer nur ein Spielzeug haben. Fast wörtlich übereinstimmend sagte übrigens auch Goethe zu Eckermann, die Franzosen haben Verstand und Geist, aber kein Fundament und keine Pietät. Ganz ähnlich äußerte er sich ein andermal bereits im Jahre 1797. Ihr Franzosen versteht nicht, etwas ernstlich zu wollen. Eure Eitelkeit muss stets in Atem gehalten werden. Woraus ist die Revolution hervorgegangen? Aus der Eitelkeit. Und woran wird sie scheitern? Ebenfalls an der Eitelkeit. Und noch kürzer und unmissverständlicher etwas später. Lappalien spielen in Frankreich eine große Rolle. Vernunft spielt keine. Er hat sein Volk realistisch denken und klar handeln gelehrt. Er hat es gelehrt, Dinge zu erblicken, statt Illusionen und Redensarten und an ihnen sich zielbewusst zu orientieren. Emerson hat wohl gewusst, warum er seinen Essay über ihn mit den Worten einleitete. Wenn Napoleon Europa war, so lag der Grund darin, dass die Leute, die er beherrschte, keine Napoleons waren. Aber man könnte auch umgekehrt sagen, er wurde der Lenker seiner Zeit, weil es ihm gelang, aus allen damaligen Menschen kleine Napoleons zu machen. Indes, gerade darin, in dem Umstand, dass ein so vollendeter Typ des neuen Menschen war, der berufen sein sollte, das ganze kommende Jahrhundert zu beherrschen, muss man den Haupteinwand gegen ihn erblicken. Er war vielleicht der vollkommenste Empiriker, der je gelebt hat. Hierin bestand ebenso wohl seine unvergleichliche Genialität wie seine katastrophale Schwäche. Denn er war eben ein so vollkommener Empiriker, dass er nichts anderes war. Er war kein moralisches und metaphysisches Phänomen, kein Ethiker und kein Ideologe. Dieser Mangel an Ideologie war sein Wurzeldefekt und hat seine Herrschaft zu einer vorübergehenden gemacht. Und so wäre man fast versucht zu sagen, dieser diamanthafte, tausendäugige Held war eine rührende Erscheinung. Alles wusste er, alles konnte er, alles hielt er in seiner gewaltigen Hand, nur nicht sich selber. Er war stärker als die Welt, aber nicht stärker als seine eigenen Taten. Er vergaß, dass auch der größte Mensch, ja gerade der größte, nur für die Menschheit da ist. Seine Erfolge stiegen ihm zu Kopf wie irgendeinem gewöhnlichen Bankier, Minister oder Schauspieler. Und so wurde sein leuchtender Sonnenflug zur trüben Höllenfahrt. Der Regisseur Europas. Madame Steele sagte von ihm, er ist ein geschickter Schachspieler und das Menschengeschlecht sein Gegner, den er durchaus matt setzen will. Er war aber durch sein dämonisches Temperament doch noch etwas mehr als ein Schachmeister. Eher ein grandioser Regisseur, wie ihn die Welt vielleicht noch nie erblickt hatte. Schon die äußere Erscheinung, die er für gewöhnlich zur Schau trug, war ein unvergleichlicher Regieeinfall. Der Herr Europas im zerdrückten Hut und abgetragenen Mantel des gemeinen Soldaten inmitten goldstrotzender Generale, ordenbesäter Würdenträger und brillanten strahlender Frauennacken. Viele Episoden aus seinem Leben haben den Charakter superber Theaterszenen. Zum Beispiel, wie er zu seinem Bruder Lucien sagt, indem er seine Uhr zu Boden schleudert: Da du auf nichts hören willst, werde ich dich zerschmettern wie diese Uhr. Oder wenn er, nachdem auf ihn in der Oper mit einer Höllenmaschine ein Attentat versucht worden ist, den brillanten Aktenschluss findet: Die Lumpen haben mich in die Luft sprengen wollen. Man bringe mir das Textbuch zur heutigen Oper. Die traditionelle Legende, Talma habe ihm seine Posen einstudiert, entspricht so wenig den Tatsachen, dass vielmehr das Umgekehrte richtig ist. Talma erklärte, er habe aus Blick, Mienenspiel und Haltung des Kaisers die wertvollsten Lehren gezogen und diese sei geradezu sein Modell gewesen. Der Mann, dem dieses Werk gewidmet ist, der stärkste Theaterfeldherr der neueren Bühnengeschichte, ist unzählige Male mit ihm verglichen worden. Der anti-ideologische Ideologe. Vielleicht ist Napoleons Erfolg und Popularität zum Teil darauf zurückzuführen, dass er kein ganz großer Mensch war. Alle Genies sind von ihrer Umwelt nur zum Teil erkannt und anerkannt. In weniger kultivierten Zeitaltern geradezu verhöhnt oder vernichtet worden. Was ganz in der Natur der Sache liegt. Um Plato, Dante, Beethoven, Dostoevsky ganz zu verstehen, müsste man selber eine Art Negativdruck von Plato, Dante, Beethoven, Dostoevsky sein. Ein treues Lichtbild, das alle Strahlen, die von diesen Sonnen ausgingen, gewissenhaft aufzuzeichnen vermag. Dieser Mangel an Intensität kann nur extensiv ersetzt werden. Durch reichliche und lange Aufnahme. Napoleon ist das einzige Genie, das sofort und ganz begriffen wurde, weil er durch eine Reihe ordinärer und durchschnittlicher Eigenschaften gewissermaßen einen Vulgärdialekt besaß, in den übersetzt und durch den vermittelt seine Sprache allen sogleich verständlich und vertraut wurde. Er war ein Lügner, ein Rowdy, ein Egoist, brutal, sinnlich, unverschämt. Sein ganzes Auftreten hatte etwas großartig Gemeines, Parvenühaftes, wie er auch seine Ehe mit der Habsburger Tochter an einen Börsianer erinnert, der sich durch Einheirat in verkrachte Aristokratenkreise zu nobilitieren sucht. Er verletzte in Gesellschaft durch seinen ungehobelten Kasernenton, freute sich daran, boshafte Indiskretionen und niedrige Klatschereien in Umlauf zu bringen. Erlaubte sich gegen Damen unziemliche Scherze und rühmte sich kommisshaft seiner erotischen Erfolge, obgleich er eigentlich kein Glück bei den Frauen hatte, die den Emporkömmling bewunderten, aber nicht lieben. Dieses trübe Medium hat aber seine Genialität nicht verdunkelt, sondern ist ganz deutlich gemacht. Wie auch in zerstreutem Licht eine Person klarer gesehen wird als im vollsten Sonnenglanz. Es könnte eigentlich gar nicht bezweifelt werden, dass Napoleon das vollkommenste Genie war, das die Welt jemals erblickt hat. Größer als Caesar, größer als Shakespeare, größer als Goethe. Denn er besaß, was man die Stärke und den Umfang seiner Begabung betrachtet, so viel davon wie alle drei zusammen. Er war Caesar an praktischen Umblick und Vorausblick, Shakespeare an schöpferischer Fantasie und Goethe an Kenntnis der menschlichen Natur ebenbürtig und dazu noch von einer Kraft, gedacht es sogleich in Wirklichkeit umzusetzen, die keiner dieser drei in solchem Ausmaß besaß. Es fehlte ihm nur eines, das jeder dieser drei besaß: Idealismus. Er glaubte nicht an die realsten Kräfte dieser Erde, die menschlichen Ideale. Altruismus, Patriotismus, Religiosität waren für ihn zwar vorhandene Energien, die man benutzen und lenken müsse, aber sie standen ihm nicht höher im Werte als Kanonen, Dampfkraft und Geld. Er glaubte nicht daran, dass eine fixe Idee mehr ist und vermag als 100.000 Bajonette. Er wusste nicht, dass Ideen, Ideale, Ideologien, Phantasmen, Illusionen, Begriffe auch physikalische und physiologische Energien sind, messbare und wirksame Größen, sozusagen wegbare Imponderabilien, dass das Bewusstsein des Rechts, der Glaube an Höheres, gerade so gut eine Heizung des Organismus darstellt wie Fett, Eiweiß, Cognac und Kolanuss. Und so war er eigentlich gar kein so vollkommener Empiriker, wie er und seine Anhänger glaubten. Er war, so paradox es klingen mag, in diesem Punkt ein weltfremder Doktrinär. Er hatte sein System von der Welt und der Menschheit, das, wenn man will, ein philosophisches war, aber wie so viele geistreiche und wohlgebaute Systeme nicht stimmte, sich neben dem Leben befand. Er blickte mit Spott und Verachtung auf die Ideologen und ahnte nicht, dass er selber einer war. Er brachte die ganze Welt durcheinander, jagte seine Menschenmassen von Schweden bis Ägypten, von Madrid bis Moskau und verschwand eines Tages ebenso plötzlich, wie er aufgetaucht war. Verpuffte spurlos wie eine große Schießpulverexplosion. Nichts als etwas ausgestandene Angst und einen brenzligen Geruch zurücklassend. Er mobilisierte Menschen und Naturkräfte, Wasser und Winde, alle Staaten, Städte und Völker Europas bald für sich, bald gegen sich. Und als er wegging, lag die Karte Europas wieder da wie vor 20 Jahren, ganz unerheblich verändert, und die Diplomaten stritten sich weiter um Gefälle, Kontingente und Hoheitsrechte. Napoleon war kein Träumer, das ist der Haupteinwand gegen ihn, und daran ist er gescheitert. Er konnte nur für Jahre und Monate siegen. Denn er wusste nicht, dass auf die Dauer nur ein Träumer die Welt erobern kann. Lieber Leo, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du persönlich einen Bezug zu Egon Friedell? Ich kenne Friedell von den klassischen, sagen, also die Geschichte des Alters, des klassischen Altertums heißt es, genau. Daher habe ich ihn kennt. Ich habe ihn im Keller in meiner Werkstatt. Und das sind, glaube ich, 40 Folgen, ich kann es nicht genau sagen, 30, 40 Folgen, irgend sowas. Und die habe ich mal so sukzessive durchgezogen. Als Hörbuch? Es gibt es als Hörbuch, aber die habe ich, mein Freund hat sie mir mal ganz liebevoll irgendwie als MP3s zukommen lassen. Ja. Und daher kenne ich Friedell, also vom Hören, nicht vom Lesen, muss ich zugeben. Du hast dich mit Napoleon und seiner Zeit sehr beschäftigt. Wie siehst du das Bild, das Friedell von ihm gibt? Also es deckt sich schon in einigen Dingen mit dem, wie ich Napoleon verstanden oder kennengelernt habe oder kennengelesen habe. Sag ich mal so, das ist vielleicht das richtigere Wort. Wir kennen ihn ja nicht, wir lesen ihn ja nur. Wellington hat einmal wunderbar gesagt, he may be an emperor, but he's not a gentleman. Er mag ja ein Kaiser sein, aber er ist kein Gentleman. Ich glaube, das trifft Napoleon schon sehr. Aber gerade dieses kein Gentleman zu sein, hat ihn halt weniger gehemmt. Und ich glaube, wenn du was erreichen willst, wenn du weiterkommen willst, darfst du nicht gehemmt sein. Du musst zuschlagen, wenn es Zeit ist, brutal sein, wenn es notwendig ist, und schnell reagieren. Und das waren so Eigenschaften, die Napoleon unglaublich ausgezeichnet haben, bis fast zum Schluss. Also es gibt zwei Momente, wo ich der Meinung war, Napoleon hat geschlafen oder er war einfach nicht sein Herr seiner selbst. Und beide Momente waren, also einer war schwierig und einer war dann praktisch sein Ende. Ne? Das erste war Borodino, wo er irgendwie nicht reagiert hat. Und das zweite war dann Waterloo, wo er aus irgendeinem Grund den ganzen Feldzug versaut hat. Was war in Borodino? Borodino ging es eigentlich darum, rechtzeitig die Reserven einzusetzen, die Garde zu bringen. Und Napoleon ist immer sehr, hat seine Garde sehr hofiert. Und er hat einfach nicht reagiert auf die Forderungen. Hätte er sie eingesetzt, hätte er wahrscheinlich einen vollständigen Sieg errungen über die Truppen des Zaren. Und hat aber nicht. Die Russen konnten sich ziemlich geordnet zurückziehen und den Raum nutzen und Napoleon weit ins Leere stoßen lassen, ne? Wo es ja dann sein Untergang war, ne? In Russland. Und das Gleiche bei Waterloo selbst, wo er die Schlacht ganz einfach nicht geleitet hat. Ein Genie wie er, der eine Schlacht, in der es um alles geht, nicht leitet, das hat mich schon irgendwie irritiert. Inwiefern nicht geleitet? Er hat die Führung der Schlacht nie überlassen. Nie ist das, was ich sage, das ist ein klassischer Holzpflug. Mutig, tapfer und nicht gerade der Wiffste. Und dem hat er die Schlacht überlassen. Ney hat, ich würde sagen, er hat es nicht falsch gemacht, er hat es nur falsch eingeschätzt. Und dann greift man Briten, von denen man weiß, dass sie in Carré unglaublich steif sind und kaum zu schlagen sind, mit fast 10.000, also die Zahlen schwanken wild, aber sagen wir mal zwischen 6.000 und 10.000 Pferden, also Kavallerie an, ohne Artillerie mitzunehmen, ohne Infanterie mitzunehmen. Eine Doktrin, die Napoleon selbst erfunden hat. Mach sowas nicht. Das geht nicht. Weil die Artillerie zerschießt die Carrés, die Infanterie räumt auf und die Schlacht wäre vorbei gewesen. Er hätte dieselbe Menge an Garde, die er da war, mitschicken können und das ganze Thema wäre gegessen gewesen. Die Schlacht wäre vorbei gewesen. Es wäre gelaufen gewesen für die Briten. Gar keine Diskussion. Ob die Preußen jetzt da sind oder nicht, war zu dem Zeitpunkt dann gar nicht so wichtig. Und das hat er einfach verschlafen. Und für ein Genie wie Napoleon hat mich das immer gewundert. Die Ausreden waren viele, ob er jetzt krank war, ob es ihm nicht gut gegangen ist. Das schwankt zwischen Hämorrhoiden und schweren Krankheiten, was er nicht alles gehabt hat. Also die Liste von Napoleons Krankheiten ist ja ein ganzes Spital. Ne? Historisch verbürgt? Oder? Die Leute vermuten sich weg, sage ich einmal. Historisch verbürgt ist wenig. Es gibt einfach diese Arzt, sagt, naja, mit den Symptomen hat er wahrscheinlich das gehabt. Der andere sagt, na, mit dem Symptomen könnte er aber auch das gehabt haben. Naja, das kann man sich da sparen. Nein, das sind Vermutungen. Ne? Das heißt, die Liste der Interpretationen ist lang. Ja, die ist sehr lang. Die ist aber überhaupt lang. Bei den ganzen militärhistorischen Überlegungen, die Wenns und What-Ifs und überhaupt, sind enorm. Ne? Aber es war immer nur die Frage, was hätte ein fitter Napoleon daraus gemacht? Ne? Einer, der keine Hämorrhoiden gehabt hätte. Ah, Napoleon auf Hämorrhoidenfrei, auch geistig Hämorrhoidenfrei. Ja. Und mit den richtigen Leuten vielleicht auch. Die Herrschaft der 100 Tage war halt eine schnell zusammengestoppelte Geschichte. Ne? Das darf man nie vergessen. Also da hat es vielleicht gar nicht so leicht gehabt. Gut, das was wäre, wenn... Ist mühsam. Aber die Person Napoleons, was ich nicht ganz gut finde an der Friedel, ist, er bezeichnet Josephine Beauharnais als Kokotte. Und das würde ich so nicht sehen. Diese Frau hat Napoleon erstens einmal gesellschaftlich und politisch zu dem gemacht, was er war. Die Frau muss eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt haben. Es muss ein richtiger Fächerfeger gewesen sein. Er hat sie geliebt, daran gibt es kaum zu zweifeln. Er hat sie sehr geliebt und er hat aus dynastischen Gründen die Habsburgerin geheiratet, die er aber auch sehr gern gehabt hat. Er hat die Marie-Louise durchaus gemocht und er hat auch große Freude gehabt mit seinem Sohn, mit dem späteren Herzog von Reichstadt. Also das hat schon funktioniert, aber er hat seine Geliebte Josephine ungern verlassen, aber das waren die dynastischen Überlegungen, er wollte ein Kaiserreich gründen. Und da stand sie ihm im Weg, weil sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Er wusste aber, dass er Kinder kriegen kann, weil er hatte erst mit der Sawalewskaja aus Polen ein Kind gezeugt. Naja, also muss sie schuld gewesen sein, sie war ja auch schon über 40, glaube ich. Und sie war ihm auch intellektuell durchaus gewachsen. Ich glaube, sie war ihm sogar in gewisser Weise vielleicht sogar, das war so eine Frau und war ein Mann, wahrscheinlich aufschaut da ein bisschen. Die hat schon ziemlich viel in der Rübe gehabt, glaube ich. Ich glaube, die war gescheit. Die hat die Revolutionsschwierigkeiten relativ gut überstanden. Ihr Mann wurde hingerichtet, aber sie hat die Säuberungen dann überstanden. Wie war denn die Bedeutung der Josephine für Napoleons Karriere und Werdegang? Naja, wenn man in Betracht zieht, dass er eigentlich ein kleiner Leutnant war und sich in die Frau verliebt hat, und die Frau war ja schon eine Dame von Welt, die hatte die ganze Gesellschaft gekannt, die hat diesen Clanleutnant in die Gesellschaft eingeführt, die hat ihm beigebracht, wie man wahrscheinlich mit Messer und Gabel isst. Die hat ihm richtig gezeigt, wie das Leben funktioniert, wie man sich benimmt in Kreisen, auch wenn er es nicht ganz angenommen hat oft, aber so hat er doch gelernt bei ihr, wie man sich benimmt in den Kreisen, und hat ihn bekannt gemacht mit den wichtigsten Persönlichkeiten der französischen Gesellschaft. Also ohne die wäre aus dem Napoleon nie der Napoleon geworden. War das zu Friedels Zeiten schon bekannt oder ist das erst später erworbenes? Naja, es ist immer eine Frage, welche Rolle die Zeit einer Frau gibt. Ich kann nicht beurteilen, in welcher wird das Frauenbild aber in dieser Zeit ausgesehen hat. Aber wir hatten doch schon den Friedensnobelpreis für Bertha von Suttner. Also waren Frauen schon in einer Position. Ich könnte schon sein, dass Friedel gewusst hat, aber vielleicht wollte er es nicht wissen, weil es halt für ihn nicht gepasst hat. Also meiner Meinung nach war es schon zu wissen, dass diese Frau einfach eine Position gehabt hat, in der sie Napoleon gepusht hat ohne Ende. Also glaube nicht. Und ich glaube, er war ja auch immer dankbar. Das war ihm wahrscheinlich auch der Grund, warum es ihm auch so schwer gefallen ist, sich von ihr zu trennen. Er hat sich ja nicht leicht gemacht. Das Gefühl hatte ich nie. Ich glaube schon, dass es ihm schwer gefallen ist, von ihr zu trennen. Aber da ist halt Staatsräson. War Napoleon tatsächlich dieser große Neuerer im Militärwesen? Nicht zwangsläufig, aber er war ein Verbesserer und jetzt perfektioniert, in jedem Fall. Dieses Corps-System gab es vorher schon, dass man kleine Kampfgruppen zusammenführt und mit denen gemeinsam wirkt, das gab es vorher schon. Napoleon hat es nur geschafft, diese Systeme so zusammenzuführen, dass immer ein Korps in Tagesmarschreichweite vom anderen war. Das heißt, kommt eines in Gefahr oder trifft auf einen Feind, sind immer zwei in Reichweite des einen, die innerhalb zumindest eines Tages bei dem sein können und zuschlagen können. So ein Korps mit einem Schnitt mit 20.000 bis 30.000 Mann, es kommen also innerhalb von, sagen wir mal, 6 bis 20 Stunden kommen wieder 30, nur mehr 30.000. Da hast du eine Armee mit 100.000 Mann beieinander, 0,0, die den Gegner dann schon ordentlich beschäftigen. Und diese Beweglichkeit, die hat er natürlich ausgezeichnet. Und mit den Österreichern ist er ja damals gefahren, das war ja sensationell, das ist schwierig. Die starren Österreicher, tapfer ohne Ende, aber starr und schwierig. Diese alten Generäle, da ist er richtig gefahren mit einer. Das war, also Abensberg-Eckmühl, diesen Feldzug, das liest sie wie aus einem Schulbuch. Das ist köstlich. Eigentlich ist es lustig. Es ist zwar Krieg, aber das hat der Krieg so an sich, dass er immer lustige Seiten hat. Ne? Du wolltest noch was zur Kontinentalsperre sagen. Also ja, die Geschichte mit dieser Kontinentalsperre. Friedel sagt zur Kontinentalsperre, dass die Aktien, dass die Wirtschaft zusammengekracht ist und so weiter. Naja, zum Zeitalter, der Zeit der Kontinentalsperre war England schon sehr lange im Krieg. Die ganze Wirtschaft hat alles schon sehr gelitten gehabt, das darf man mal nicht vergessen. Und dann kommt diese Kontinentalsperre, die wahrscheinlich die Franzosen viel mehr geschädigt hat als wie die Engländer, die ja eine Seemacht hatten. Nach Trafalgar waren sie Herren der Meere und konnten alles importieren, das sie brauchten. Und das haben sie exzessiv getan. Das darf man, auch die Russen, die eine Zeit lang mit Napoleon die Kontinentalsperre aufrechterhalten haben, haben brav geliefert. Es ist ja nicht so. Und eine Sperre ist ja, ich meine, ist heute mit hoher technischen Aufwand, schafft man es mühsam, gewisse Dinge zu verhindern, ohne technischen Aufwand damals. Dem Schmuggel war Tür und Tor geöffnet. Ne? Und es war dann so, dass die Franzosen Dinge brauchten, die Engländer hatten, und die Engländer Dinge brauchten, die die Franzosen hatten. Und dann gab es ein sozusagen offizielles, inoffizielles Transportsystem zwischen England und Frankreich. Natürlich nicht die großen Häfen. Da hat man Waren verschoben, offiziell. Da haben beide Seiten offiziell nicht hingeschaut. Man hat mehr oder minder offiziell die Waren verschoben. Die Engländer haben ihren Champagner gebraucht zum Feiern. Und französische Goodies, die ja immer beliebt waren. Und die Franzosen haben, wie wir gelesen haben, auch Kaffee und anderes gebraucht aus fernen Landen, die die Engländer natürlich zu Genüge hatten. Und da wurde heftig gehandelt. Da wurde auch Politik gemacht über diese Schiffe. Also da wurden Botschaften etc. verschoben. Über die Fronten hinweg? Ja, ganz an Freund und Feind vorbei. Das war alles offiziell, inoffiziell. Das heißt, man wusste, es passiert. Das heißt, der Befehl hieß, wegschauen. Es erinnert mich ein wenig auch an das große vaterländische Unternehmen Krupp, das den ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch Geschäfte mit beiden Seiten, mit allen Seiten gemacht hat. Genau. Es erinnert mich auch an die lustigen Geschäfte der Osmanen mit den Wienern, während sie belagert haben. Es funktioniert, es ist menschlich. Ne? Es ist ganz lustig. Du bist im Zivilberuf Vergolder in Diensten des Bundesmobiliendepots. Ja. Und als solcher Restaurateur vor allem. Mhm. Wie kommt deine Leidenschaft für Militärhistorik? Meine Leidenschaft für Militärhistorik beginnt mit meinem 14., 15. Lebensjahr. Mir hat dieses Thema Krieg immer fasziniert. Und dann kam zum Thema Krieg, also nicht nur das Militärische, also ich habe Modellflieger gebaut, ich habe Segelschiffe gebaut. Also es war immer faszinierend, also ob es die großen Segelschiffe waren oder die schnellen Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, die man also als Airfix-Modelle bekommen hat oder als Revell-Modelle bemalt hat. Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte ja Flieger werden, bis ich bei der Musterung war, dann wusste ich, dass das nichts wird. Und da hat das begonnen. Und irgendwann habe ich beim Studieren dieses ganzen Kriegszeugs, und ich habe viel studiert, also mich durch die Geschichte studiert, festgestellt, dass Krieg eigentlich sehr zufällig, sehr unterhaltsam und sehr menschlich ist. Es klingt jetzt blöd zu sagen, Krieg ist unterhaltsam. Aber diese Geschichten hinter dem Krieg, die den Krieg eigentlich erst passieren lassen, die sind schlichtweg unglaublich. Was es an menschlichen Besonderheiten gibt, Einzelleistungen, Wundern, wo man nur sagen kann, das gibt's nicht und doch passiert's. Und ich schreibe ja auch fürs Internet, beziehungsweise ich mache auch so also Vorträge zu einzelnen Schlachten. Und ich meine, wie eine Schlacht ausgeht, weiß man eh. Der eine gewinnt, der eine verliert. Das ist oft eh sehr bekannt. Den Ablauf erklärt man, aber die Geschichten dahinter und rundherum und das, warum passiert etwas so, wie es passiert, das macht es erst aus. Und da bin ich irgendwann reingekommen und an Napoleon kommst du nicht vorbei. Das ist wie ein Musiker kommt nicht an Bob Dylan vorbei und ein Militärhistoriker nicht an Napoleon. Aber man muss, um die Unterhaltsamkeit zu entdecken, schon auch sehr viel Leid ausblenden. Ja, natürlich. Man muss sich aber auch mit gewissen Gedanken beschäftigen. Krieg ist ein bisschen was Statistisches. Menschen sind immer in den Krieg gezogen, aus welchen Gründen auch immer. Und sie werden es wahrscheinlich weiter tun, bis, fürchte ich, bis es uns nicht mehr gibt. Leid ausblenden. Ich verstehe das schon so, dass das unabendbar ist und man kann es eh nicht verhindern. Man muss alles tun, um es zu verhindern. Ich versuche mich da mit der Geschichte zu beschäftigen und nicht wirklich, also ich habe bei der Armee mehr oder minder alles verweigert, was irgendwie in die Richtung gegangen ist, auf Beförderung und so weiter. Ich möchte das auch nicht, aber historisch interessiert es mich. Du hast den normalen Grundwehrdienst gemacht? Einen Grundwehrdienst gemacht, ich habe es zweimal geschafft, mich nicht befördern zu lassen, bis beim dritten, irgendwann kannst du nicht mehr. Ich habe wirklich alles verweigert, ich habe versucht, mir da den Schweg runterzureißen, ist ganz gut gelungen. Aber ich wollte das auch nicht, einjährig, freiwillig und so weiter, Schaß. Das war mir alles zuwider, das wollte ich nie. Aber mich jetzt militärhistorisch interessiert, weil es menschlich ist. Es geht um die Menschen hinter dem Krieg, es geht um den Krieg, wird von Menschen geführt. Jede Waffe wird von Menschen bedient. Und jedes Teil, das zur Waffe führt, wird von Menschen produziert. Vielleicht heute nicht mehr, aber damals schon. Und da passieren einfach so viele Dinge. Das ist unglaublich, was da alles passiert. Wenn ich eine Schlacht vorbereite, lese 10, 12 Bücher und überall findest du diese Dinge, die dann so einen Vortrag eigentlich als lebhaft machen. Ne? Also gewissermaßen interessiert dich der Krieg als Phänomen, als Extremsituation auf ganz vielen Ebenen, aber mit einer gewissen abstrakten Distanz. Ja, sicher. Die abstrakte Distanz ist wichtig. Das Leid und das Ganze ist sowieso da bei Krieg. Das Wort Krieg und Leid kann man nicht trennen. Krieg und Mord kann man nicht trennen. Das gehört zusammen. Und über das muss man sich immer im Klaren sein. Aber das andere dazu, es gibt immer zwei Seiten an so einem Unternehmen. Es gibt so einen Krieg immer zwei Seiten, den einen und den anderen. Und jeder tut das, was er am besten kann oder auch nicht. Ne? Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also das macht, sage ich mal, lebhaft. Krieg ist eine sehr lebhafte Sache. Glaubt man nicht, aber es ist es. Werde ich mir wahrscheinlich keine Freunde machen damit, aber das war immer so. Aber meine Vorträge, die Leute, die es gehört haben, wissen, dass mir der Krieg dass ich tiefgreifend oder ein ernsthafter Pazifist bin, sage ich mal so. Das bin ich schon. Das ist ganz komisch. Ich weiß, es passt überhaupt nicht zusammen, aber so ist es. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Friedrich Leonhards Berger. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 8. Dezember 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.